Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Liebe Hörerinnen und Hörer, das True Crime, also ein Krimi-Format auf der Basis von Akten und Fakten, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Neu hingegen ist das Format nicht. Der Norddeutsche Rundfunk zum Beispiel leistete schon über 60 Jahre vor seiner aktuellen Podcast-Serie Täter unbekannt auf diesem Gebiet Pionierarbeit. 1957 entwickelte der NDR eine Hörspielreihe, die auf echten Fällen der Hamburger Kriminalpolizei beruhte. Sie trug den reißerischen Titel »Die Jagd nach dem Täter«. Wegen ihres großen Erfolgs wurde sie ab 1958 unter dem Titel »Stahlnetz« ins Fernsehen übernommen und war auch hier ein sogenannter Straßenfeger. In gewisser Weise wurde »Die Jagd nach dem Täter« auch zum Vorläufer der TV-Sendung »Aktenzeichen XY« ungelöst, als ein noch offener Fall geschildert wurde, der dann aufgrund der Hinweise aus der Bevölkerung tatsächlich gelöst werden konnte. Die Grundidee der Hamburger Funkreihe war, den Zuhörern einen Einblick in die meist kleinteilige, manchmal holprige Ermittlungsarbeit des Polizeiapparates zu geben, bei der, wie Sie gleich hören werden, größerer Wert auf Gründlichkeit denn auf Schnelligkeit gelegt wird. Zur präzisen Milieuschilderung gehörte in der Hafen- und Pressestadt Hamburg auch die Zusammenarbeit der Kripo mit der Wasserschutzpolizei sowie das symbiotische Verhältnis zu den Journalisten. Folge 26 von 126, Die Tote aus Hafenbecken 1, schildert einen Fall aus dem Jahr 1953. Sie ist, wie die gesamte Hörspielreihe, mit lokalen Theaterstars besetzt. Die beliebte Helga Feddersen zum Beispiel hat als Mädchen in der Telefonzentrale der Kripo die Aufgabe, auswärtige Anrufer zu verbinden und die Nebenanschlüsse umzustellen. Und Christine Marquardt als Assistentin verschickt Blitztelegramme. Somit ist unser historisches Fundstück auch ein Dokument der Technikgeschichte. Geschrieben wurde die Folge von dem Journalisten, Drehbuchautor und Moderator Wolfgang Menge, der später unter anderem die Serie »Ein Herz und eine Seele« ins deutsche Fernsehen brachte. Die Tote aus Hafenbecken 1, aus der NDR-Hörfunkreihe »Die Jagd nach dem Täter«. Eins. Zwei. Ne? Nee, nichts mehr. Zweimal, aber bleibt's. Verfluchte Feigenhonig. Als ob's nicht drei- oder viermal klingeln könnte. Ich will wissen, wenn ich hier mitten in der Nacht. Wie viel haben wir's denn eigentlich? Ja. Halb elf, naja. Ja, komm doch schon. Ja, nachher ist der Geldbriefträger noch. Guten Tag. Moin. Sie sind doch Herr Strack. Ja, und? Und Sie sind Reporter. Warum? Ja, ich habe gedacht, dass Sie mir vielleicht helfen könnten. Das glaube ich nicht. Vielleicht doch. Na ja, dann kommen Sie mal rein. Danke. Warten Sie, ich gehe mal vor. Übrigens müssen Sie entschuldigen, dass ich im Pyjama rumlaufe. Aber ich bitte Sie, das macht doch nichts. Ich bin nämlich gerade von einer längeren Auslandsreise zurück und wollte mich etwas hinlegen, als Sie klingelten. Merkwürdig. Dabei habe ich Sie doch gestern Abend hier in der Stadt gesehen. So, wo denn? Bei Randers. Ach so. Ja, da muss ich manchmal hin, das bringt der Beruf so mit sich. Ja, Sie gaben da Ihrem Nachbarn eine Visitenkarte. Er hat sie liegen gelassen und da habe ich sie genommen. Daher weiß ich auch Ihren Namen. Mhm. Ja, ich habe genau zugehört, was Sie gestern erzählt haben. Sie wissen gut Bescheid hier in der Stadt, was? Hier, da können Sie Ihren Mantel hinhängen. Danke. Ich räume jetzt mal ein bisschen auf. Meine Rheinbacher-Frau hat offenbar Verspätung. Aber ich bitte Sie, meinetwegen brauchen Sie sich keine Umstände machen. Nee, das mache ich auch nicht Ihretwegen, sondern wegen der Frau. Die ist sonst ärgerlich. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Da drüben auf dem Hocker. Danke. Also, was wollen Sie? Ich heiße Albert Bloch und komme gerade aus Kanada, aus Montreal. Das heißt, ich bin schon ein paar Tage hier und nun, naja, ich dachte, vielleicht können Sie mir helfen. Die Sache ist nämlich so... Trinken Sie eine Tasse Kaffee mit? Nein, vielen Dank. Schießen Sie los, ich kann auch hier hören. Ja, ich bin eigentlich aus Berlin. Aber nach dem Krieg, da bin ich hier gelandet. Und dann blieb ich auch eine ganze Zeit hier. Ich bin Elektriker von Haus aus. Naja, Sie wissen ja selbst, wie das so ging. Eines Tages hatte ich keine Lust mehr, ich wollte weg. Ein Kumpel von mir war in Kanada. Er ist dann in Gefangenschaft gewesen und hat sich dann verpflichten lassen. Ja, der schrieb mir und dann ging ich rüber. Es war auch alles ganz gut und schön, aber ich hatte hier eine Braut und die konnte ich nicht gleich mitnehmen. Ich hatte ihr damals aber versprochen, sie zu holen, sobald es geht. Doch wir hatten so ein bisschen Krach vorher. Ich bin nämlich etwas jähzornig, müssen Sie wissen. Naja, und jetzt bin ich wieder gekommen und wollte sie holen. Momentchen, Mann. Haben Sie denn überhaupt mal geschrieben? Was? Ja, natürlich. Ja, zu Weihnachten. Ja, Sie wissen ja selbst, wie sowas ist. Aber weiter. Jetzt sind Sie also hergekommen und Sie hatten anderen, drei Kinder und kennt Sie nicht mehr, ne? Nee, das war nun ein bisschen anders. Ich ging also zuerst zu Herthas Eltern, so heißt meine Braut. Und die Eltern, die waren da ganz komisch. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Mit Hertha haben wir nichts mehr zu tun, haben sie gesagt. Sie wohnt auch nicht mehr hier. Aber die Adresse, die haben sie mir dann doch gegeben. Na, dann ging ich hin. Da war eine Frau an der Tür. Hertha ist unterwegs, sagte die und knallte die Tür zu, direkt vor meiner Nase. Na, und dann fand ich plötzlich ihre Karte und dachte, da gehst du mal hin. Der Junge weiß genau Bescheid hier, habe ich mir gedacht. Wissen Sie, ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Aha. Oh, Augenblick mal. Und was soll ich nun dabei tun? Ja, Sie kennen doch hier ein paar Leute von der Polizei. Vielleicht wissen die was. Aha. Naja, Moment mal. Wie hieß Ihre Braut noch? Hertha, Huber. Aha. Polizei Hamburg? Ja, Mordkommission. Kommissar Rose, bitte. Einen Moment, ich verbinde. Kommissar Schüttel? Ach, die Zentrale hat mal wieder falsch gestöpfelt. Ich wollte mit Rose sprechen, hier ist Strack. Ich lasse umstellen. Ja. Mordkommission, Rose. Tag, Herr Rose, hier ist Strack. Tag. Tag. Ich weiß nicht, ob Sie mir helfen können, aber kennen Sie eine Dame namens Hertha Gruber? Oder können Sie mal bei Ihren Kollegen von der Vermisstenstelle danach fragen? Ich kenne da leider niemanden. Wie heißt die Lady? Hertha Gruber. Nee, nie gehört. Aber bleiben Sie mal am Apparat, ich frage nach. Oh Gott, jetzt muss der erst noch nachfragen. Das wär's mal noch. Hallo, Strack? Ja! Hier bekannt, Hertha Gruber, Arbeiterin von Beruf, aber seit einiger Zeit anderweitig tätig, auf Deutsch Prostituierte. Und seit dem 29. Januar vermisst. Vielen Dank, Herr Rose. Hören Sie, wenn Sie das nächste Mal... Einfach aufgehängt hat er dieser Strolch. Dieser verdammten Zeitungsschnüffler. Schneiderlein. Mhm. Hey, passen Sie mal auf. Sie kennen doch Strack. Nee. Aber natürlich den Langen mit den ungebügelten Hosen. Kenn ich. Der hat mich eben angerufen und nach einer Frau gefragt. Sieh mal einer an. Ja, sieh mal einer an. Denn was interessiert den Strack eine 35-jährige Prostituierte, die seit 8 Wochen vermisst ist? Haben Sie mich was gefragt? Nee. Da draußen schwimmt einer. Ruf mal schnell die Polizei an. Immerhin ist morgen Frühlingsanfang. Wenn der Lust hat, soll er. Wenn der verrückt ist, brauchst du dich doch nicht anstecken zu lassen. Mensch, quatsch doch nicht, da schwimmt ein Toter! Im Wasser, drüben! Gleich hier, am Becken 1! Nicht aufheben! Wir schleppen Sie zur Anlegestelle. Hey, Funker! Sagen Sie auf dem Revier Bescheid. Die Mordkommission soll mal herkommen. Noch kann man nichts sagen, aber besser ist besser und wir haben nachher den Ärger. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, dass ich so spät gekommen bin, aber Ihr Anruf kam so plötzlich und ich wollte noch zum Bahnhof Ihnen ein paar rote Rosen mitbringen. Die Witzchen werden Ihnen gleich vergehen. Außerdem anklopfen können Sie wohl auch nicht mehr. Ich hab gedacht, das stört, das ist so ruhig hier im Hause. Na, lassen wir es. Setzen Sie sich ruhig hin. Danke, ich sitze schon. Ich habe Ihnen ein bisschen Lektüre vorbereitet. Diesen Zettel hier? Formular, ja. Mhm. Wasserschutzpolizei. Bericht über die Auffindung einer Leiche. Name unbekannt, Alter ca. 20 bis 25 Jahre. Größe ca. 165 cm. Haare blond, Bekleidung, Firmen und so weiter. Rest eines schwarzen Büstenhalters, sonst ohne Bekleidung. Sie brauchen das nicht zu Ende lesen. Hier ist mein Bericht, da steht schon mehr drin. Ihr Bericht? Allerdings. Dann, also Mord? Immer hübsch langsam, alles der Reihe nach, hier. Am 20. März 1953 entdeckte ein Angestellter des Seehafenkehbetriebs gegen 17.10 Uhr im Hafenbecken 1 des Hamburger Seehafens eine im Wasser treibende Leiche. Sie schwamm etwa 10 Meter von der Kehmauer entfernt auf der Westseite. Das fernmündlich benachrichtigte 11. Revier verständigte sofort über Bordfunk die Dienstbarkasse, die wenige Minuten später zur Stelle war. Dieses Hafenbecken erstreckt sich in einer Länge von etwa 500 Metern von der Süderelbe abzweigend in nordsüdlicher Richtung. Ach mein Gott, warum soll ich denn den ganzen Quatsch lesen? Das ist doch ziemlich langweilig. Was langweilig ist, also für uns unwichtig, wissen wir leider nie im Voraus. Wir halten lieber zu viel fest als zu wenig, nur mit Gründlichkeit. Ah, ja, schon gut, schon gut. Ich lese ja schon weiter. Dient mit seinen Kehranlagen, Kränen und angrenzenden Lagerhallen der Abfertigung von Seeschiffen. Anlagen sind nicht abgesperrt. So können jederzeit Fremde den Keh betreten. Um Hals und Füße der Leiche war ein etwa 3 cm dickes Tau geschlungen. Das Tau ist aus 3 Kanälen geflochten. Am Ende des Taus ist ein Hebel zum Beschweren der Leiche befestigt worden. Die Tote war mit einer schwärzlichen Schlammschicht bedeckt. Mhm, ganz hübsch. Aber was soll das? Oder wollen Sie mich von nun an bevorzugen und immer zuerst Bescheid sagen? Aber Sie werden zugeben, dass dies nicht mehr als 20 Zeilen hergeben wird. Und die kriegen wir ohnehin automatisch morgen früh mit dem Polizeibericht. Deshalb habe ich Sie nicht hergebeten. Ich wollte Ihnen nur Ihre Frage von heute Vormittag beantworten. Meine Frage von heute Vormittag? Haben Sie sich nicht nach einer Hertha Gruber erkundigt? Was, ich? Ja, Sie. Zufällig sammeln wir verschiedene Fingerabdrücke und ausgerechnet stimmen die Abdrücke der vermissten Hertha Gruber, nach der Sie heute Vormittag gefragt haben, mit den Abdrücken der Toten überein, die wir heute Nachmittag aus dem Seehafenbecken 1 gefischt haben. Nein. Nun packen Sie mal aus, Herr Strack. Na gut. Wahrscheinlich werde ich niemals einen schnappen, der wirklich was getan hat oder auch nur etwas weiß. Immer sind da die großen Unbekannten, immer haben geheimnisvolle Hintermänner ihre Hände im Spiel. Naja, ich habe nie angenommen, dass Sie etwas mit der Sache zu tun haben, Strack, auch wenn ich Sie jetzt schon eine Stunde in meinem Büro festhalte. Und Sie haben keine Ahnung, wo der Kerl wohnt? Keine Ahnung, ich weiß nicht einmal, wie er heißt. Dabei hat er mir, glaube ich, seinen Namen gesagt, oder? Ach, wirklich ist der Bursche so wichtig? Er hat doch die Frau seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Sind Sie eigentlich so dämlich? Er hat Ihnen das erzählt. Woher wissen Sie, dass es stimmt? Woher weiß ich, dass es stimmt? Natürlich weiß ich es nicht. Ist ja nicht meine Aufgabe, meinen Mitmenschen zu misstrauen. Aber was ich nicht verstehe, ist das, warum dann der Kerl zu mir kam und mich anschwindelte. Schließlich konnte er ja nicht wissen, dass am Nachmittag die Leiche auftauchen würde. Eben. Weil er das nicht ahnen konnte, hat er sich vielleicht gemeldet. Außerdem müssen wir jede Kleinigkeit zusammentragen. Diese Gründlichkeit hat bei uns schon am 9. Februar angefangen, als die Vermisstenmeldung aufgenommen wurde. Wer hat die eigentlich aufgegeben? Die Zimmervermieterin der Grube. Damals hat noch kein Mensch an ein Drama gedacht. Aber wir wissen schon einiges über die Tote, was wir heute vielleicht kaum noch zusammenbringen könnten. Zweifelhafter Lebenswandel, trinkt gern Alkohol. Ach, wie bei mir. Die Vermisste, die damals Vermisste muss es jetzt heißen, trieb sich viel mit ausländischen Seeleuten herum. Übrigens hat sich, nachdem alles fertig war, noch mal ein Beamter um das Mädchen gekümmert. Und da stellte sich heraus, dass die Dame sich regelmäßig in einer Bar in Harburg aufhielt, in der Mexiko-Bar. Mhm. Da ist sie auch zum letzten Mal gesehen worden, lebend gesehen worden, in der Nacht vom 28. zum 29. Januar. Sie fuhr dann mit einem jungen Mann, möglicherweise holländischer Nationalität, in einem Taxi fort. Das wissen wir vom Taxifahrer, den wir auch kennen. Wo hat er denn die beiden hingefahren? In die Wilhelm-Weber-Straße. Und die Wilhelm-Weber-Straße, junger Freund, liegt direkt am Hafenbecken 1. Also, ich fasse noch mal zusammen. In der Nacht vom 28. zum 29. Januar lagen im Hafenbecken 1 vier Schiffe. Vier holländische Motorschiffe. Die MS Servus, die MS Aran, die MS Jan und die MS Primas. Das sind alles kleinere Schiffe mit durchschnittlich 12 bis 14 Mann Besatzung. Der Hamburger Makler erklärt, dass es im Augenblick geradezu eine Seuche sei, auf den kleineren Schiffen Mädchen mitzunehmen. Nun, wir wissen heute, dass Hertha Gruber nicht mitgenommen wurde. Rose? Herr Kommissar, raten Sie mal, wer hier neben mir steht. Ja, das kriegen Sie nicht raus. Ich gebe es auf. Neben mir steht Ihr Mörder und trinkt Bier. Ne? So. So, was heißt so? Verschlägt Ihnen wohl die Sprache, was? Das kann ich mir denken. Sie denken vielleicht, ich mache Witze. Ich denke, dass Sie betrunken sind. Ah, Herr Kommissar, welcher feine Mann ist denn schon am frühen Morgen betrunken? Das kann sein, vielleicht ein bisschen. Also? Was wollen Sie mir erzählen? Also, als ich gestern bei Ihnen aus dem Präsidium rauskam, Sie wissen, dass es schon dunkel war, da kommt plötzlich einer und reißt mich am Ärmel. Du warst bei den Bullen. Hey, hey, hey. Ach so, Sie sind das. Ja, du musst nicht glauben, dass ich so dusselig bin. Ihr führt den alten Fechner nicht an der Nase rum. Ach ja, Fechner heißen Sie ja. Was soll das jetzt? Ich hab's schon heute Morgen gemerkt. Aber ich bin nicht extra hergekommen von drüben, um mich hier von euch hin und her schieben zu lassen. Ihr versteckt was von mir. Ihr habt mir was zu verbergen. Hertha. Hertha. Na, na, na, na. Hier ist ein Taschentuch. Danke. Entschuldigen Sie bitte. Komm, ich kenne hier eine Kneipe gleich um die Ecke, da können wir uns weiter unterhalten. Ja. Blöder Stall. Wo immer man kommt, überall wird gesungen. Aber kommen Sie, setzen wir uns. Ja. Vorher muss ich Ihnen noch was sagen. Oh, zwei Bier, zwei Korn, bitte. Ich habe Ihnen nämlich was verschwiegen. Aha. Ja. Zum Beispiel, dass ich in Kanada kein Glück gehabt habe. Ich wollte sparen, damit Hertha rüberkommen konnte. Ja, ich hätte gedacht, ein Jahr harte Arbeit und dann hätte ich es geschafft. Ja, danke. Ja, danke schön. Also, Prost. Prost. Ja, das war so. Ich ging also zuerst in den Norden und prompt hatte ich natürlich eine Lungenentzündung weg. Und keiner war da, der mir beistehen konnte. Und dann immer härter. Jede Woche kam ein Brief von ihr. Aber ich wollte nicht zugeben, dass ich kein Geld hatte. Und dann schrieb sie, dass sie auf eigene Kosten kommen wollte. Woher sollte sie das Geld denn haben? Von ihrer Arbeit hat man keine Reise nach Kanada übrig. Ja, und da habe ich ihr eben geschrieben, sie sollte in Hamburg bleiben. Ja, aber dann hat sie geantwortet, dass sie das alles nicht mehr aushalten könne und sie würde ins Wasser gehen. Es würde was passieren. Ja, ich habe die Schuld, verstehen Sie? Die ist bestimmt ins Wasser gegangen. Ja, und Sie wissen das alles und Sie wollen mir das nur nicht sagen. Nein. Ich hab erstmal noch einen mit ihm getrunken und noch nichts gesagt von heute Nachmittag. Ich hab nur... Wo sind Sie jetzt? Am Hansaplatz. Bei Heini heißt das Lokal. Ist der Fechner noch bei Ihnen? Ja, er steht neben mir. Im Moment mal, Strack. Ja. Schneiderlein, ja. Gehen Sie sofort nach nebenan, telefonieren Sie mit dem Kontrollraum. Mhm. 7 Peter, sofort Einsatz hier in die Kneipe. Ich hab's aufgeschrieben, bitte. Ja. Strack? Ja? Fragen Sie doch mal Ihren Freund, ob er nicht eben mit dir herkommen will. Eine Sekunde, bleiben Sie am Apparat, Herr Kommissar. Ja. Hallo, Kommissar? Ja? Der Kerl ist weg, seine Mütze auch. Morgen, Herr Kommissar. Der Chef hat eben angerufen. Hat er Ihnen gesagt, was er wollte? Er wollte wissen, ob wir schon eine Gegenüberstellung gemacht haben. Taxifahrer und Leiche. Und? Ich habe gesagt, nicht nur die, sondern auch Leiche und Zigarettenverkäuferin. Gut, sonst noch was? Das Protokoll der Leichenöffnung ist da, bitte. Oh ja, geben Sie mal her. Hier. Naja, das meiste wissen wir ja. Kopfhaar dunkelblond, Oberkiefer keine Zähne. Notier das mal, Schneiderlein. Ja. Die ausgefransten Enden des Taues hängen frei. Das eine Ende ist mit der Kurbel verbunden. Gewicht der Kurbel 2,65 Kilogramm. 2,65. Was der Kerl sich wohl gedacht hat. Bisschen schwerer hätte das Ding schon sein müssen. Die Todesursache kann nicht mehr eindeutig festgestellt werden. Für eine vitale Reaktion einer Strangulation dürfte der Abdruck eines Zungenbeinhorns und leichte Weichteilblutung, naja, was ich gesagt habe, erwirkt. Na, was ist? Herr Knapp, der Taxifahrer. Ja, rein mit ihm. Herr Knapp, bitte kommen. Ja, danke schön. Knapp ist mein Name. Ich sollte heute hierher kommen, Mordkommission. Sie sind der Harburger Taxifahrer. Jawohl. Ich habe in der Nacht vom 28. Januar... Einen Augenblick noch, Schneiderlein, sagen ja? Sie doch Lüchow, er soll mit dabei sein. Ja. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Knapp. Dankeschön. Herr Knapp, Sie wissen, worum es geht. Ich brauche Ihnen nichts zu sagen. Jawohl, Herr Kommissar. Ich habe damals in der Nacht vom 28. Januar auf den 29. Januar... Woher wissen Sie denn das Datum noch so genau? Oh, wissen Sie. Erstens kann ich das ja in meinem Fadenbuch sehen und außerdem sind wir doch damals schon mal vernommen worden. Ja, und dann haben wir in der Mexiko-Bar noch oft über Hertha gesprochen. Hm. Sie sind also oft in der Bar? Ja, wir sitzen ja immer vorne am Eingang und warten auf Touren. Sie kannten die Grube? Vom Ansehen, ja. Ja, vom Ansehen kannte ich sie natürlich. Die verkehrte doch da. Haben Sie den ganzen Abend dort gesessen? Nee, ab und zu war ich mal weg. Aber so nach 1 Uhr in der Nacht, da hatte ich keine Fahrt mehr und saß mit den anderen zusammen. Und was ist dann passiert? No, eigentlich nichts. Nee, die Hertha kam auf mich zu und sagte, fahr uns mal eben. Sie sagte also uns. Wer waren denn die anderen? Ja, es war nur ein Mann dabei, den ich nicht kannte. Ich glaube, er war Ausländer. Wie kommen Sie denn darauf? Sprach kein Deutsch? Doch, ja, sehr gut sogar. Aber wissen Sie, man sieht das ja eigentlich, ne? Ja, ja und außerdem, als nachher die Sache mit dem Geld kam, sprach er mit Hertha in einer fremden Sprache. Ja, ich konnte kein Wort davon verstehen. Was für eine Geschichte mit dem Geld meinen Sie denn? Na, ich sollte doch zum ersten Hafenbecken fahren. Ich hielt an der Straßenseite, Konsul-Weber-Straße. Hier ist eine Karte. Zeigen Sie mal genau, wo Sie gehalten haben. Ja, also mal hier. Hier. Ja, hier ganz genau. Hm. Er stieg aus, aber sie blieb im Wagen sitzen. Erst will ich das Geld haben, sagte sie. Erst will ich Geld haben, sonst fahre ich gleich wieder zurück. Hm. Ja, und dann haben sie sich eben in einer anderen Sprache unterhalten. Und dann sagte sie wieder Deutsch. Nee, erst das Geld, sonst fahre ich gleich wieder zurück. Na, da hat er dann mächtig auf sie eingeredet, aber wie gesagt, ich verstand kein Wort. Ja, und schließlich sagte sie zu mir, er will mir das Geld erst morgen geben, will mir aber an Bord zeigen, dass er welches hat. Na, und dann stieg sie auch aus. Ich sah die beiden noch auf die Schiffe losgehen. Da lagen nämlich zwei nebeneinander und auf das zweite konnte man nur über das erste kommen. Ja, gut, so kann ich natürlich nicht sagen, auf welches von den beiden Sie gegangen sind. Sie sind dann weggefahren? Ja, zurück in die Mexiko-Bar. Wissen Sie, wer eben hier war, Strack? Adenauer. Unsinn. Unser gemeinsamer Freund, der nicht Bloch heißt, sondern Fechner. Der Herr aus Kanada. Mhm. Geht's ihm gut? Ich glaub schon. Wo kann man ihn denn besuchen? Ich meine, die Zellennummer. In der Bremer Reihe, zu Hause. Was, Sie haben ihn laufen lassen? Warum nicht? Wir haben eine Kleinigkeit herausgefunden, die ihn sehr entlastet. Was ist Fechner noch von Beruf? Elektriker. Gut. Der komplizierte Knoten in der Mitte des Towers, das um die Leiche geschlungen war, nennt sich Weberleinsteg. Ein Knoten also, der fast ausschließlich von Seeleuten benutzt wird. Ich dachte, Sie hätten was Besseres herausgefunden. So einen Knoten kann Fechner ja auch gemacht haben. Ich dachte mindestens, Sie hätten eine genaue Personalbeschreibung. Leider habe ich nicht nur eine, sondern 14. Alle sind verschieden. Jeder hat den jungen Mann, der mit der Grube aus der Bar verschwunden ist, anders in Erinnerung. Der Taxifahrer erklärte, der Bursche wäre etwa 30 Jahre alt, trug sein langes und dichtes Haar nach hinten gekämmt, während eines der Mädchen ihn als 22-Jährigen mit kurzgeschorenen Haaren beschrieb. Aber was den Fechner angeht, ich habe natürlich jemanden in die Bremer Reihe geschickt. Aha, was wollen Sie da rausfinden? Wann der Kerl wirklich hier eingetroffen ist. Uns hat er erzählt, er sei erst vor einer Woche gekommen. Nun haben wir aber Grund zu vermuten, dass er schon im Januar in Deutschland war. Assistent Lüchow möchte Sie sprechen, Herr Kommissar. Strack wollte ohnehin gerade gehen. Ach, wollte ich? Ja, auf Wiedersehen. Schön. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Tag. Also, Kommissar, die Hafenlotsen können sich an nichts mehr erinnern. Sie konnten wohl sagen, zu welcher Stunde und an welchem Tag sie die Schiffe in den Hafen geleitet haben, aber welches von den Vieren in der fraglichen Nacht an der Ostseite gelegen hat, war nicht zu ermitteln, da sie die Schiffe immer im offenen Wasser verlassen hatten. Schneiderlein, sofort Blitztelegramm an alle. Ja. Nicht wieder Wiesbaden vergessen. Lassen Sie anfragen, wo die Schiffe jetzt sind. Wenn jemand was weiß, sofort SSD-Nachricht nach hier. Und Lück soll herkommen. Schon hier, Herr Kommissar. Tag. Ich habe gedacht, dass es losgeht. Ich habe... Sie haben doch nicht schon Bildermappen fertig? 10 Stück, Herr Kommissar. Lück, Sie dürfen Ihre Beine auf den Schreibtisch legen. Also, die Mappen für Interpol sind fertig, Texte? Können jederzeit übersetzt werden, wenn wir wissen, in welche Sprache. Das hat noch ein paar Stunden Zeit. Vorher müssen wir noch herausfinden, wann Fechner aus der Haft entlassen wurde. Denn er hat uns einen Haufen Lügen aufgetischt. Aber trotzdem, naja, das werden wir sehen. Schneiderlein, da Sie gerade beim Telegrafieren sind, auch über Interpol Den Haag anfunken. Die dortigen Kollegen sollen ermitteln, wo die Schiffe sind. Und lassen Sie sich Namen und Anschriften der Besatzungsmitglieder geben, die nach dem 29. Januar abgemustert haben. Klar? Alles klar. Von den Kanadiern können wir übrigens nichts erfahren. Die haben ihre Akten nicht hier. Wir brauchen also nicht alle 10 Mappen. Die MS Jan ist zurzeit in Amsterdam, ladet Salz für Bohus bei Göteborg. Das macht Holland und Schweden. MS Primas nach Malmö und Helsingborg. MS Servus bleibt bis zum 27. oder 28. März in Avils und fährt nach Bilbao. Und von Bilbao weiter nach Liverpool, England. Machen Sie alles fertig, Lüchow. Ich gehe essen. Sagen Sie mal, Strack, was essen Sie denn da? Ist das gut? Slapskaus. Gut nicht, aber Seemannsessen, weil wir doch im Moment so viel mit Seeleuten zu tun haben. Ich habe mich übrigens gefreut, ich glaube, ich muss Ihnen das mal sagen, dass Sie über all unsere Gespräche in dieser Sache nichts geschrieben haben. Oh, das ist nicht der Rede wert. Außerdem, so viel wissen wir ja nun wieder nicht. Das will ich nicht sagen. Sehen Sie sich mal Ihren Freund Fechner an. Ich brauche Ihnen wohl nicht von seiner Vorstrafe zu erzählen, das wissen Sie ja selbst. Nein. Sie hätten es uns übrigens sagen können. Ja, woher sollte ich das genau wissen? Er hat mir davon erzählt, ja, aber der hat mir so vieles erzählt. Naja, es war auch nur eine dumme Schwarzmarktgeschichte, weiter nichts. Aber dann kam er raus mit Bewährung, das wissen Sie auch. Mhm. Doch als er wieder draußen war, da mochte er Deutschland nicht mehr, er wollte auswandern. Weil er das aber mit seinem Namen nicht konnte, ich meine mit seiner Vorstrafe, da besorgte er sich einen fremden Pass. Er beschaffte sich sogar einen ausländischen Pass, einen holländischen. Wilhelm Visser hieß er nun. Und weil er kein Geld mehr hatte, musterte er auf einem Kasten an bei der Panama-Reederei. Und so kam er nach Kanada. Was dort alles passierte, wissen Sie auch. Was Sie wahrscheinlich nicht wissen, ist, er fand seine Braut als Prostituierte wieder und erwürgte sie. Aber was, das ist doch ausgemachter Unfug. Das kann doch gar nicht angehen. Warum denn nicht? Senor. Senior van Heeren, Herr Kommissar. Mhm. Von der MS Servus. Sie haben ihn herbestellt, sagt er. Soll reinkommen. Bitte, Senior. Ja, nehmen Sie Platz, Senior. Danke sehr. Willkommen in Spanien. Was verschafft mir das Vergnügen? Meine deutschen Kollegen haben ja hier ein Bilderbuch geschickt und ein paar Fragen dazu, die nur Sie mir beantworten können. Bitte? Sind Sie mit Ihrem Schiff Ende Januar in Hamburg gewesen? Allerdings. Na, können Sie noch genau sagen, wann Sie da waren? Ja, eigentlich müsste ich natürlich in meinem Logbuch nachsehen. Aber Hamburg erinnere ich noch genau, weil dort meine Schwägerin wohnt und die hat am 30. Januar Geburtstag. Und gerade am Abend vorher musste ich auslaufen. Ich habe also bis zum 29. Januar dort gelegen und wir waren etwa 4 Tage in Hamburg. So, ist Ihnen nach Ihrer Abfahrt aus Hamburg oder während Ihres Aufenthaltes etwas aufgefallen? Hat vielleicht einer Ihrer Leute irgendetwas Besonderes erzählt? Nee. Sie werden mir doch sicherlich diese Frage nicht übel nehmen, aber meine deutschen Kollegen haben mich gebeten und, Sie wissen ja. Aber Sie brauchen sich doch nicht zu entschuldigen, Herr Kommissar. Doch vielleicht sagen Sie mir, worum es geht? Heilige Jungfrau Maria, wenn ich das wüsste. Nein, ich weiß es auch nicht. Ich soll nur fragen. Ja, gut. Also, ich kann mich nicht entsinnen, dass mir etwas aufgefallen wäre. Höchstens, aber nein, das ist sicherlich nicht wichtig. Na, was denn bitte? Im nächsten Hafen haben 2 meiner Leute abgemustert. Ja, das hätte wichtig sein können, aber meine deutschen Freunde wissen das bereits und sind beiden Fällen nachgegangen. Was ist dies? Hier, auf der Fotografie. Müssen Sie sehen, bitte. Das ist eine Windenkurbel, wie ich sie auf meinen Schiffen habe. Vermissen Sie zufällig eine? Nein, das hätte ich bestimmt gemerkt. Ja. Na, Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich Sie heute mal an Bord besuche. Sie werden mir stets willkommen sein, Herr Kommissar. Wenn Sie sich etwas davon versprechen. Was stand da eben? Noch 8 Kilometer bis Helsingborg. Sie finden zum Hafen? War schon oft da. Da liegt sie schon, die MS Primas. Sie bleiben im Wagen, Lundgren. Jawohl, Herr Kommissar. Sie waren also in der Nacht zum 29. in Hamburg. Ja, wir haben an der Ostseite des Quai gelegen, direkt am Quai. Nebenan, neben uns, da hatte die Servus festgemacht. Am 29. verholten wir allerdings in die Mitte des Hafenbeckens. Und diese Kurbel, kennen Sie die? Das ist ja meine Kurbel. Die vermisse ich übrigens seit meiner Ausreise aus Hamburg. So, dann muss ich leider Ihre Mannschaft vernehmen. Telegramm aus Göteborg, Herr Kommissar. Lesen Sie vor. MS Primas verdächtig. Schiff liegt in Helsingborg. Stopp. Läuft heute nach Holland. Stopp. Kurbel gehört zum Schiff. Stopp. Dreiteiliges Tau wie angegeben an Bord. Stopp. Kapitän erkennt auf Foto schlechte Spleißung von eigenem Tau. Stopp. Kapitän sehr zuverlässiger Eindruck. Stopp. Ganze Mannschaft untersucht. Stopp. Untersuchungsmaterial wird sofort per Flugpost übersandt. Gruß. Wann soll die Primas durch den Nordostseekanal? Wird heute Abend erwartet. Ist das Feuerschiff verständigt? Hat Lücher schon gemacht. Ja, Rose? Hier Lüchow, Anruf aus Kiel, Herr Kommissar. MS Primas hat Feuerschiff Kiel passiert. Verständigen Sie den Taxifahrer und eines von den Mädchen aus der Bar. Jawohl, Herr Kommissar. Wir fahren sofort nach Brunsbüttel-Kork. Tja, was soll ich sagen? Ich habe damals gleich nach Hamburg festgestellt, dass ein paar Schmierölfässer nicht richtig gelascht waren. Da hat man mir gesagt, dass eines der Taue verschwunden war. Aber ich habe dabei natürlich noch nichts Besonderes gedacht. Wie konnte ich ahnen, dass einer meiner jungen Matrosen... Ja, und die Kurbel? Tja, die Kurbel habe ich eigentlich gar nicht richtig vermisst. bis eben die schwedische Polizei kam. Da fiel mir dann auch ein, dass Rechling erzählt hatte, er sei mit einem Taxi ans Schiff gefahren, damals in Hamburg, und dass ihn eine Frau ins Gesicht geschlagen habe. Wie war das, Rechling? Erzählen Sie mal. Ja, wir hatten in der Messe gesessen und ich wollte ihr das Geld nicht gleich geben. Da hat sie mich geschlagen. Oh, ich bin so in Wut geraten, denn ich habe noch nie Schläge vertragen können. Da habe ich sie gewürgt. Meine Kameraden haben geschlafen. Da habe ich schreckliche Angst bekommen und wusste nicht, wo ich mit dem Mädchen bleiben soll. Und da habe ich sie an Deck geschleift und den Rest, den kennen Sie ja. Sie müssen mit uns mitkommen. Ja, einmal musste es ja sein. Ich wusste es immer. Ich habe keine Nacht mehr schlafen können. Keine Nacht. Wenn das Tau sich lösen würde, dann musste sie ja nach oben kommen. Und dann, ja, und dann... Eines wollte ich noch wissen, bevor ich den ganzen Kram zu Ende schreibe. Warum wollten Sie mir eigentlich einreden, dass unser kanadischer Freund der Täter sei? Ich meine, der Fechner. Aber bester Freund, wer wollte wem was einreden? Na, schließlich hatte ich zuerst wirklich geglaubt, dass er... Der Mörder sei? Ah, das weiß ich nicht, aber irgendwas stimmte ja nicht mit ihm. Das hat sich ja auch erwiesen. Und unser Bericht wird schon viel aufregender durch ihn. Das kommt hinzu. Aufregender, ja. Aber die Polizeiarbeit ist leider viel nüchterner, als man sich das gern ausmalt. Die Verbrecher sind nicht vollkommen. Irgendwas lassen sie immer zurück. Hier hat man es uns leicht gemacht. So sieht es jedenfalls rückblickend aus. Wir hatten Augenzeugen, den Taxifahrer, die Zigarettenverkäuferin. Wir hatten vor allem ein Stück Tau und eine Kurbel. Wir hatten aber auch die Vermisstenmeldung vom Januar. Ohne sie wäre es ein ganz schönes Stückchen Arbeit geworden. Mhm. Na, kommen Sie, gehen wir nach Hause. Nach Hause, um Himmels Willen, ich muss schnell nach Blankenese, da habe ich eine tolle Sache. Aus der NDR-Hörfunkreihe »Die Jagd nach dem Täter« hörten Sie die Folge »Die Tote aus Hafenbecken 1« von Wolfgang Menge. Es sprachen Reporter Strack, Werner Runzhagen, Albert Blosch, Herbert Steinmetz, Kommissar Rose, Ulrich Matschoss. In weiteren Rollen Helga Feddersen, Otto Thiermann, Günther Jerschke, Wolfgang Borchardt, Heinz Klingenberg, Holger Hagen, Helmut Peine und andere. Regie führte S.O. Wagner. Musik Stan Kenton und sein Orchester. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1958.